Der Tag wird bald kommen, da kann man nichts machen. Der Tag wird bald kommen, der uns erstmal trennt. Und wenn er denn da ist, holt alle zusammen, aus nah und aus fern für den letzten Refrain. Sollen läuten, dass jeder Bescheid weiß, dass dort unterm Baum unser Abschied beginnt. Ihr müsst nicht viel reden, mir reicht, dass ihr da seid, kein